This is the end, beautiful friend. Nico. Dons Handy klingelte. Er torkelte schlaftrunken aus Elviras Bett, nahm es aus der Aufladestation in die Hand und Kalle meldete sich. Moin, Donald, Happy. Störe ich beim Ficken? Zum Glück nicht. Habe ich dich wenigstens geweckt? Du klingst so verschlafen. Ja. Schön. Freu dich jetzt. Ohne mich hättest du diesen wunderschönen 8. Dezembermorgen verpasst. Ich lege auch gleich wieder auf. Kalle legte auf. Don hörte das Tuten in der Leitung und fragte sich, ob Kalle so früh am Morgen schon oder immer noch betrunken war. Dons Handy klingelte wieder. Er hob ab. Eine Frage habe ich noch, meldete sich Kalle. Du bist doch immer noch Doors-Fan, oder? Früher war Don ohne Frage Doors-Fan, aber das Wort gefiel ihm nicht mehr. Die New Kids, mittlerweile Under the Block, hatten ihre Fans. Die Kelly Family hatte ihre Fans, aber ein Doors-Fan? Fans waren für Don Menschen, die kein eigenes Leben führten. Wo war er gerade? Ach ja, bei Elvira. Und er musste auf Kalles Frage antworten. Als ob ihn eine Frau gefragt hätte, ob er Lust habe, mit ihr zu schlafen, sagte er einfach, ja. Aha, das ist gut, fixte ihn Kalle an. Besser als Kelly-Fan, sagte Don, um das Sprichwort Ex- oder Kelly-Fan aufzugreifen. Warum fragst du? Er wurde langsam neugierig. Och, nur so. Kalle legte wieder auf. Don fragte sich gar nicht erst, was Kalle wollte, und legte sich wieder zu Elvira ins Bett. 10 Minuten später klingelte sein Handy wieder. Don hob ab. Störe ich dich jetzt beim Ficken? Fragte ihn Kalle. Ja? Don, ein guter Ratschlag von einem guten Freund. Stell dein Handy aus, bevor du zu einer Frau ins gemachte Bettchen steigst. Keine Sorge, ich leg gleich wieder auf, aber eine Frage habe ich noch. Hast du heute schon was vor? Naja, ich wollte aufstehen, mir die Zähne putzen, lecker frühstücken und dann werde ich mich Bumsvideo wieder zu meiner Fee legen. Gut, dann bist du dabei. Wobei dabei? Dabei. Bist du gerade bei Elvira, bei Linda, bei Conny, bei Kiki oder bei sonst wem? Ich bin bei Elvira. Gut, ich hol dich 7 ab und dann fahren wir los. Kalle legte wieder auf, ohne sich zu verabschieden. Don hatte keine Ahnung, was Kalle mit dabei meinte, aber Kalles Zwergennase, mit der er zwar kein Gold, aber gute Partys und Konzerte erschnüffeln konnte, hatte ihn selten enttäuscht. Ihm fiel ein, dass der 8. Dezember etwas mit den Doors zu tun hatte. Der Todestag Jim Morrisons. Don freute sich auf eine schöne Doors-Revival-Party. Vielleicht spielte eine der unzähligen vielen Doors-Coverbands mit einem aufgeschwemmten, altbackenen Sänger, der wie Jim singen konnte. 7 fuhr Kalle mit seinem Leichenwagen schwarz gesprayten Golf bei Elvira vor. Don hörte ihn schon von Weitem, weil der Wagen seit 2 Jahren Probleme mit dem Auspuff hatte, und so ging er raus, sagte »Hallöli«, stieg ein und sie fuhren los. Kalle hatte schon ein Joint geraucht und hörte deswegen Radio Mittelsachsen, Musik für Senioren, denen schon Elvis zu revolutionär und wild war. Das Kassettendeck war schon lange kaputt und deswegen konnte er nur Radio hören. Er rechtfertigte sich mit »Gibt halt keinen Reggae- oder Punk-Sender, also höre ich Radio Mittelsachsen. Du weißt doch, Don, Volksmusik ist wie Reggae und Punk für Deutsche.« Don wusste es nicht, aber einem Fahrer widersprach er lieber nicht. Vielleicht fummelte Kalle nicht mehr am Radio herum, weil die meisten Versuche, einen anderen Sender zu finden, in einem weißen Rauschen endeten. Sie verließen die Stadt und kamen in immer dörflichere Gefilde. Schnee fiel aus den Wolken, die Landstraßenalleen leuchteten kitschig im Scheinwerferschein. Aus dem Radio trällerte Heino ihr Kinderlein Comet und alles war ein Märchen. Plötzlich tauchte das Ortsschild von Klein Flüsschen, dem Dörfchen mit Rinnsal, vor den Scheinwerfern auf und Kalle bog ab. Knapp hinter Klein Flüsschen fuhr Kalle einen vereisten Feldweg entlang und hielt vor einem schneebedeckten Häuschen. »Hier wir sind, rock dich wie der Wirbelwind«, zitierte Kalle sein liebstes Rockzitat. Vor ihnen lag ein altes, eingeschnalltes Bauernhäuschen mit Fachwerkfassade und einer großen Eingangspforte. Davor standen 3 VW-Bullis, die bunt angemalt waren. »Hier wohnt mein Onkel«, sagte Kalle. Sie stiegen aus, klingelten und ein langhaariger Obelix mit Vollbart, der von einem wuscheligen Hund begleitet wurde, öffnete die Pforte. »Hey, hey, ho, Moppelchen, da bist du ja endlich!« »Moppelchen? Moppelchen?« Don wusste gar nicht, dass Kalle einen zweiten Spitznamen hatte, aber er wusste, dass dies bald die ganze Stadt wissen würde. Der Langhaarwuschel drückte Kalle, hob ihn in die Luft und wirbelte ihn umher. Dann zog er ihn an seine Ohren und sagte, »Mensch, du bist aber groß geworden!« Anschließend kniff er ihn in die Wange und bat sie herein. »Hallo, ich bin Pflanze«, stellte sich das Weihnachtsmanngesicht vor, ohne seinen Spitznamen näher zu erläutern. »Und ich bin Don John.« »Don John wie Don Juan? Kennst du die Lehren des Don Juan von Castaneda?« »Na klar, ich kenne fast die gesamte Literatur über Drogen.« »Du gefällst mir. Sei willkommen.« Sie schauten sich an und Don hatte bei Pflanze sofort den Tabak in der Pfeife. Sie gingen in einen kitschigen Raum mit einem handbemalten Schränkchen und einem großen Gong in der Mitte. Um das Schränkchen herum lagen wie bei einer römischen Orgie 10 Personen auf dem Boden, die man ohne Ausnahme als Althippies bezeichnen konnte. Sie legten sich dazu. Eine mit gutem Rauchstoff gefüllte Pfeife aus Ebenholz machte die Runde. Kalle zog einmal daran und hustete. Deva, die sich als Pflanzes Frau und Seelenpartnerin vorstellte, brachte einen selbstgemischten chilischarfen Yogi-Tee als Aperitif. Nach und nach tauchten verschiedene vegetarische Spezialitäten auf. Currybällchen mit Schafskäse gefüllte Paprika, gebratener Tofu mit Sesamkörnern und die Spezialität des Hauses Tofu Masala. Don aß mehr, als er in der gesamten letzten Woche gegessen hatte. Alles schmeckte außergewöhnlich und lecker, und er fragte sich, warum es in der Stadt kein Imbiss mit ähnlichen Speisen gab und warum man keine Restaurants fand, in denen man zum Essen liegt. Nach der letzten Runde setzte sich Deva zu Don. »Du bist also der legendäre Don John, von dem Kalle immer erzählt.« »Kalle erzählt von mir?« »Ja, er hat erzählt, dass du«, sie schmunzelt, »schon 1502 Freundinnen hattest. Kalle sagt, er hätte dich gern in seiner Nähe. Ich denke, dass du einen guten Einfluss auf ihn hast.« »Heißt du eigentlich wirklich Deva?« Deva lachte. »Nein, mein Taufname ist Erika. Ich war früher bei Bhagwan in Pona und er hat mich in Deva umgetauft. Von Bhagwan halte ich nicht mehr viel, aber der Name ist geblieben. Er klingt sympathischer als Erika.« Don war beeindruckt von ihrer Ausstrahlung. Er wunderte sich über ihre jungen Augen. Sie war um die 50 und sah blendend aus. »Hast du Pflanze bei Bhagwan kennengelernt?« »Nein, Pflanze lernte ich im Schlucklum in Lucklum kennen. Ich war in der Disco gerade am Tanzen, als Pflanze ausrastete, weil ihm jemand schlechtes Dope verkauft hatte. Er war früher ein wahrer Berserker, und immer wenn ihm was nicht passte, fing er zu toben an und konnte in seiner Raserei nicht aufgehalten werden, bevor der Laden zerlegt war. So auch im Schlucklum. Er hatte schon ein Dutzend Stühle auf dem Boden, zerschlagen, als ich ihm zufällig im Weg stand. Weil er mich nicht zerschlagen wollte, hat er mich einfach hochgehoben und geküsst.« »Ui, muss ich heute Angst haben?« »Nein, Pflanze ist älter geworden und Vegetarier. Ich kenne keinen friedlicheren Menschen. Hat dir Kalle schon erzählt, was wir heute zelebrieren?« »Nein, hat er noch nicht. Er erzählte nur, dass es mit Jim Morrison zu tun hat.« »Das stimmt. Na dann lass dich überraschen. Gleich ist es wieder soweit.« Deva schmunzelte und wandte sich einem anderen Gast zu. Um 12 ging Pflanze zum Gong, der neben den handbemalten Schränkchen stand. Die Gäste schwiegen. Nun schlug Pflanze den Gong 12 Mal mit langen Pausen zwischen den Schlägen. Der Gong dröhnte durch den Raum. Don fühlte sich feierlich berührt und war gespannt, was nun passieren würde. Pflanze ging zum Schränkchen und öffnete die Pforte. Ein Totenschädel kam zum Vorschein, aus dem 2 Metallrohre ragten. »Kalle, was ist das?« flüsterte Don. »Das ist ein Totenschädel.« »Und was macht Pflanze jetzt damit?« »Er stopft ihn, damit wir ihn rauchen können.« In der Tat stopfte Pflanze im Kerzenlicht den Kopf des Totenkopfes. »Wir rauchen einen Schädel?« Die Totenruhe war dann Hupe, aber ein solches Ritual hätte er eher bei einer Grufti-Zelebration auf einem Friedhof erwartet. »Wir rauchen nicht irgendeinen Schädel, sondern Jims Schädel«, antwortete Kalle. »Wie?« fragte Don, während Pflanze weiter den Kopf stopfte. »Jim Morrison Schädel«, flüsterte Kalle leise. »Pflanze trampte früher viel durch Europa. Er war einen Monat nach Jims Tod auf dem Friedhof Père Lachaise und hat bei einer Schnaps- und Nebelaktion sein Grab aufgebrochen. Früher war er ein großer Doors-Fan und wollte sein Idol noch einmal sehen. Nachdem er das Grab mit einer Spitzhacke aufgebrochen hatte, nahm er sich noch eine Erinnerung mit.« Pflanze zündete gerade das Dope an und zog kräftig an einem kurzen Holzrohr, das aus dem Hinterschädel herausragte. »Sein Schädel? Und wie hat er ihn abbekommen?« »Diesen Teil der Geschichte erzählt er nur ungern. Wie gesagt, es war eine Schnaps- und Nebelaktion und eigentlich nicht geplant. Am Morgen nach der Tat ist er dann im Hotelzimmer aufgewacht. Es stank abscheulich und er fand den Schädel in seinem Rucksack. Er hat ihn dann schnell in mehreren Plastiktüten verstaut, ist zurück nach Deutschland getrampt und hat ihn im Wald versteckt, damit die Ameisen, Würmer und Vögel ein leckeres Essen bekommen.« Der Schädel ging seine Runde und jeder durfte einmal ziehen. Nach kurzer Zeit hielt Don das Idol seiner Jugend in seiner Hand und konnte das Kunstwerk bewundern. Der Schädel blickte ihn aus leeren Augenhöhlen an. Der Unterkiefer war mit Gips am Schädel befestigt. Konnte das sein oder nicht sein? Dieser Schädel da war Jims Schädel, der Schädel des Eidechsenkönigs. Ja, ja, genau der. Ach, armer Jim. Ein Bursch von unendlichem Humor, voll von den herrlichsten Einfällen. Mir wird ganz übel, dachte Don. Wo sind nur deine Lieder, deine Blitze von Lustigkeit, alles weggeschrumpft? Don hatte sich öfter ausgemalt, wie ein Treffen mit Jim Morrison ausgesehen hätte, aber so hatte er es sich nie vorgestellt. Die Mische qualmte, es wurde Zeit zu ziehen. Don setzte seinen Mund an das Rohr und zog. Es glühte und knisterte und das Wasser am Schädel blubberte. Pflanze war handwerklich sehr begabt, diese Wasserpfeife wäre auch als Gesellenstück durchgegangen. Don behielt den Rauch lange in der Lunge und hustete ihn dann aus, während er den Schädel an Kalle weitergab. »Das schädelt ganz schön«, sagte Kalle und zog tief ein. Don wurde von der Stimmung überwältigt. Er betrachtete zuerst die Hippies, die um ihn herum saßen. So hatte er sich immer seine kosmische Familie vorgestellt, ein kleiner Stamm von bunten, außergewöhnlichen Menschen. Er betrachtete ein Gemälde an der Wand, das Pilze, einen grinsenden Buddha und ein lachendes weißes Kaninchen zeigte. Die Formen verschwammen vor seinem Auge, die Menschen verschwammen, ebenso der Schädel von Jim Morrison. »Wo bin ich hier?«, fragte er sich. »Wie komme ich zu dieser Ehre? Werde ich es jemals schaffen, mir mein kleines Paradies zu erschaffen, so wie Deva und Pflanze in kleinen Flüsschen?« Er bewunderte alles um ihn herum und fühlte sich klein und ausgestoßen. Ein Pseudo-Hippie inmitten der Alt-Hippies. Er trug ähnliche Kleidung, kannte die gleichen Bücher, hörte die gleiche Musik und doch lebte er in einer anderen Welt. Er war in seinem eigenen Schädel gefangen. »Don, lebst du noch?«, fragte ihn Kalle und wedelte mit seiner Hand vor Dons Augen. Kalles Stimme drang zu Don vor. »Habe ich jemals gelebt?« »Don, zu viel geraucht? Ich denke, wir sollten zurückfahren.« Don bewegte langsam seinen Kopf zu Kalle, starrte ihn mit lasigen Augen an und faselte: »Nein.« »Don, ich besorge dir ein Glas Cola und ein Bier zum Runterkommen, und dann fahren wir los. Ich habe hier genug gesehen.« Kalle holte die Cola und das Bier, und Don begann sich zu erholen. Sie brachen auf. Sie hörten kein Radio auf dem Heimweg und starrten auf schneebedeckte Felder am Mondlicht, auf nackte, langarmige Bäume am Rand der Landstraße, die kurz von den Scheinwerfern erhellt wurden, um sogleich wieder in die Dunkelheit zu fliegen. »Kalle, warum hast du mir noch nie von Pflanze und Deva erzählt? Sie sind ein wirklich süßes Pärchen.« »In jeder Familie gibt es süße Spinner. Das ist noch kein Grund, darüber zu berichten.« »Wenigstens von Jims Kopf hättest du mir erzählen können.« »Nein, denn das ist ein echtes Familiengeheimnis. Es gibt genug blöde Doors-Fans auf der Welt, die imstande wären, sofort bei ihm einzubrechen. Außerdem erzähle ich nur ungern, dass mein Onkel ein Leichenschänder ist.« »Pflanze hat keine große Ähnlichkeit mit deinem Vater, oder?« »Beide haben riesige Ohren und lachen wie Kermit, aber da hört die Ähnlichkeit auch schon auf. Pflanze ist der jüngere von beiden, hat sich immer mit meinem Opa gezofft und ist mit 16 in die weite Welt abgehauen. Zuerst nach Frankfurt, weil es dort das billigste Dope gab, dann nach Amsterdam, Lateinamerika, Ibiza, Berlin und Kleinflüsschen. Für meinen Vater hört die Musikgeschichte über Bill Haley und den Kometen auf. Nach seiner Jugend, sofern er überhaupt eine hatte, ist er in die Fußstapfen meines Opas getreten und Maler geworden. Dann hat er meine Mutter kennengelernt, zwei Söhne bekommen und sich mental zur Ruhe gesetzt. Mit Pflanze hat er nichts mehr zu tun. Sie haben sich das letzte Mal auf Opas Beerdigung gesehen und angeschwiegen. Mein Vater hat kein Verständnis dafür, dass jemand in der Weltgeschichte herumreist, bessere Drogen nimmt, wilderen Sex hat und schöner malen kann. Er muss Pflanze zwangsläufig verachten, um seine vermeintlich heile Welt zu erhalten. Je älter ich werde, desto mehr freue ich mich allerdings, aus einer dissozialen Familie zu kommen. Früher sah ich das anders, wenn ich auf Kindergeburtstagen von Lehrerkindern eingeladen war. Ich habe mich immer darüber gewundert, dass andere Kinder ein eigenes Zimmer haben und Eltern, die es einen ganzen Nachmittag ohne Streit aushalten. Ich hätte auch gerne ein Zimmer voller Playmobil gehabt, ein eigenes Catcar und eine Mutter, die weniger als 2 Zentner wiegt und nicht nur zwischen Daily Soaps und Talkshows Zeit für ihre Kinder hat. Mittlerweile kann ich mir doch nichts Langweiligeres vorstellen. Nichts schult die Rhetorik und die Menschenkenntnis mehr als eine nette, schreckliche Familie. Als Kind habe ich mir immer eine reiche und schöne Familie gewünscht. Ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, wenn meine Mutter nicht abgehauen wäre. Mama ist in Panama und Opa säuft auf Sansibar, erzählte mir Zalek immer, wenn ich ihn nach meiner Mutter fragte. In der Schrankwand habe ich einmal ein Foto von ihr und meinem Vater gefunden, das beide beim Fasching zeigt. Mein Vater ist als Knasti mit einem schwarz-weiß gestreiften T-Shirt verkleidet und meine Mutter als Zauberin. Ich habe mir immer gewünscht, dass diese Zauberin in mein Leben tritt und alles gut wird. Mittlerweile hast du ja deine 1004 Zauberin gefunden, die dein Zauberstäbchen verhexen. Sicherlich, aber die Kindheit mit meinem Vater kann mir keine weghexen. Wenn ich an meinen Vater denke, werde ich immer noch melancholisch. Ich denke, er hat sich einen anderen Sohn gewünscht. Vielleicht ein Sportler, vielleicht ein Supermarktverkäufer mit Familie und Eigenheim. Vielleicht. Und trotzdem ist er stolz auf dich. Du erlebst, was er sich immer gewünscht hat. Du wirst nicht von den Frauen verlassen, nachdem sie dir ein Kind angehängt haben. Du verschwendest dein Leben nicht als Vertreter von Chromtöpfen. Du hast Freunde, die dich auch nüchtern ertragen. Du bist ein bisschen wie Pflanze. Du hast zwar eine lange, wilde Jugend mit vielen Frauen und Räuschen, aber irgendwann wirst du deine Deva und dein kleines Flüsschen finden und deinen Vater zum Weihnachtsfest einladen. Und du? Ich vererbe dir meinen Schädel, um meine Wasserpfeife draus zu machen. Sie näherten sich langsam den Lichtern der Stadt und Don fühlte sich so, als hätte er eine Reise zum Saturn gemacht. Am Ende des Abends landeten sie im Azzurro. Die letzten Gäste waren gerade im Schneetreiben verschwunden, aber Judy begrüßte sie freundlich. »Hallo, ihr beiden. Eigentlich habe ich schon Feierabend und Sperrstunde, aber ich kann die Tür abschließen und wir trinken noch ein Feierabendbier.« Sie setzten sich zu Julie an die Theke und tranken ein Bourbon, ein Scotch und ein Bier, um runterzukommen. Sie genossen die wehmütige Melancholie, die letzte Gäste befällt. Sie hingen an der Theke, wie eine Katze im warmen Ofen liegt. Nach einer Weile ging Don zur Jukebox und wählte Azzurro und Voler. Nach den beiden Liedern stapfte Kalle nach Hause und Don ließ sich von Julie verzaubern.